Einleitung. Aufmerksame ZeitungsleserInnen konnten bemerken, wie die EU, die NATO und Russland in den letzten 20 Jahren an der Ukraine herumgezerrt haben. Innerhalb der Ukraine hat das schließlich die politische Elite zerrissen. Zuvor haben sich sogenannte pro-russische Regierungen und mehr westlich orientierte Regierungen abgewechselt, ohne dass eine Seite vollends die eigene Linie durchgezogen hat. Das war 2014 mit dem Maidan-Putsch und dem Gegenputsch in den Separatistengebieten vorbei. Die militärische Weltmacht Russland und der Block des Westens haben nicht erst seitdem, aber seitdem energischer ihren Interessensgegensatz unter Einbeziehung der politischen Akteure in der Ukraine zur Eskalation auf höherer Stufenleiter vorangetrieben. Alle Regierungen nehmen die Ökonomie und die Leute, über die sie herrschen, jetzt nochmal anders in die Pflicht und opfern sie für die Selbstbehauptung gegen andere Staaten. Sie zerstören mit Waffengewalt und Sanktionen die gegenüberliegende Ökonomie, militärische Einrichtung und Untertanen, um den feindlichen Staat in die Knie zu zwingen. Eine wirksame Opposition, die dafür sorgt, dass den Staatsführern die Freiheit genommen wird, solche Schlachtfelder zu organisieren, ist in keinem der beteiligten Länder in Sicht. Der Nationalismus und Rassismus feiert dagegen Feste. Bleibt erst einmal nur die theoretische Auseinandersetzung mit dem Krieg, um eine solche Opposition hoffentlich irgendwann hervorzubringen. Die Ukraine war nicht und wird nicht der einzige Schauplatz der Weltmächte bleiben, um Über- und Unterordnungsfragen zu klären. Deshalb sind die Texte nicht nur dafür hilfreich, das, was in Bezug auf die Ukraine und in der hiesigen Debatte passiert, zu verstehen und zu kritisieren. Die Texte in dieser Broschüre sind ziemlich anlassbezogen zwischen März und Mai 2022 entstanden. Sie greifen unterschiedliche Aspekte der ersten 80 Kriegstage auf und reichen von objektiven Bestimmungen hin zur Kritik von Ideologien. Zum Einstieg werden objektive Gründe für diesen Krieg benannt. Wir analysieren und kritisieren Rechtfertigungen zum Eintritt in den Konflikt und dessen Eskalation, derer sich noch alle Staatschefs, Russland, Ukraine, NATO, USA und EU, bedienen. Und es geht um den Zweck von Sanktionen, sowie darum, dass diese in Sachen Grausamkeit nicht weit vom waffenmäßigen Konflikt entfernt stehen. Wir kritisieren, was für eine miserable Rolle der ukrainischen Bevölkerung von allen Seiten praktisch zugewiesen wird. Wir zeigen, dass Putin zum Thema Volk und Vaterland der UkrainerInnen alle Register des modernen Nationalismus zieht, was man vom Westen, der behauptet, Putin ticke hier völlig veraltet, zaristisch, auch nur zu gut kennt. Und wir fragen nach dem Zusammenhang von Diplomatie und Waffengewalt. Die eingesprochenen Audioformate weichen an einigen Stellen leicht von der Textversion ab. Es handelt sich aber nicht um inhaltliche Änderungen. In den Audioformaten werden keine Fußnoten oder detaillierte Quellenangaben gemacht. Diese lassen sich in der Broschüre bzw. dem PDF-Dokument entnehmen.